Schwer lastete in der Tat der Druck des Jesuitenordens auf dem Papsttum. Ob schon ein oder der andere Papst des 18. Jahrhunderts den Jesuiten geneigt war, so ist doch erkennbar, dass die Spannung zwischen dem Jesuitengeneral und dem Papst wuchs. Gleichzeitig aber wuchs auch die Spannung zwischen dem Orden und Teilen der Kirche. Der römische Papst verstand es indes nicht, während er sich vom Orden abwandte, der römischen Kirche einen Geist zu geben, auf den er sich gegen ihn stützen konnte. Derselbe Papst Clemens XI., der in China so schwer mit den Jesuiten zu kämpfen hatte, unterdrückte gleichzeitig die größte katholische Bewegung der neuesten Zeit, die zudem gegen den Jesuitismus gerichtet war, den Jansenismus in Frankreich. Hier hatte sich der Jesuitenorden erst nach schwerem Ringen im 16. Jahrhundert durchgesetzt. Die blutigen Hugenottenkriege hatten den Protestantismus nicht ausrotten können. Heinrich IV. Gewährte den Protestanten 1598 durch das Edikt von Nantes annähernde Gleichberechtigung mit den Katholiken. Die Jesuitenpolitik hatte dadurch einen schweren Schlag erlitten. Unendlich viel ernster sollte aber der Widerstand werden, der hier im Katholizismus selbst dem Jesuitenorden entstand. Die Reformation hatte auch innerhalb der Kreise, die bei ihrem Glauben geblieben waren, eine starke Bewegung hervorgerufen. Ganz besonders belebend hatte der Hinweis Luthers auf die Lehre des heiligen Augustin gewirkt, die seit dem Aufhören der alten augustinischen Priesterseminare im 13. Jahrhundert immer mehr in den Hintergrund gedrängt war. Die Lehre Augustins, dass nicht die guten Werke vor Gott gerecht machen könnten, sondern allein Gottes Gnade erlöse, hatte in Italien, wo der Humanismus weite Kreise zum Nachdenken gebracht hatte, vor allem in Venedig und Rom, nicht minder aber auch in Frankreich, fruchtbaren Boden gefunden. Ignaz von Loyola hatte dagegen indes in seinen Anweisungen für die Jesuitenpredigten vorgeschrieben, dem Volke von Höllenstrafen für Sünden und vom Himmelslohn für gute Werke zu predigen und damit Priestermacht und Ablass in den Vordergrund des religiösen Lebens der Katholiken neben Marien- und Heiligenverehrung gestellt. Beide Richtungen der römischen Kirche standen in vollster Erbitterung einander gegenüber. Leicht siegte die jesuitische in Italien mit Hilfe grausamer Inquisitoren und einiger Fürsten. In Frankreich entstand dem Jesuitenorden in Cornelius Jansenius, Bischof von Ypern von 1583 bis 1635, in Anton Arnauld und deren spätere Verteidiger Pascal starke Gegner. Sie waren begeisterte Vertreter der augustinischen Lehre. Sie wandten sich in ihrer lauteren Persönlichkeit und mit höchstem sittlichen Ernst in aller Schärfe gegen die religiösen und moralischen Anschauungen, die vom Jesuitenorden verkündet wurden, und riefen in Frankreich und in den Niederlanden eine tiefgehende religiöse Volksbewegung hervor. Das Kriegsheer des Jesuitenordens war hier noch nicht derart entwickelt, dass es entscheidend in den Kampf gegen den Jansenismus hätte eingesetzt werden können. Zu stark war der Widerstand gewesen, den der Jesuitenorden in Frankreich gefunden hatte. Nach der Ermordung Heinrichs IV. 1610, die ihm zur Last gelegt wurde, musste er sich zudem die größte Zurückhaltung auferlegen. Aber es gelang ihm, durch Beichtväter bei den Großen des Landes und vor allen Dingen bei den Königen Ludwig XIII. Von 1610 bis 1643 und Ludwig XIV. Von 1643 bis 1715 allmählich zur tatsächlichen Allmachtstellung in Frankreich zu gelangen, indem sie sich als Hüter der absoluten Fürstengewalt hinstellten, die ihr Werk ist. Da der Jansenismus in Frankreich eine echte Volksbewegung war, so musste auch der Jesuitenorden hier durch seine Vertreter eine ausgeprägt nationale Richtung einschlagen. Diese war zwar an und für sich gegen die Satzung des Ordens und gegen die Wünsche des Papstes, aber sie entsprach der augenblicklichen Notwendigkeiten zum Nutzen des Jesuitengenerals. Der Jesuitenorden führte den Kampf gegen den Jansenismus in der ihm üblichen Weise mit Lüge und List. Sie verbreiteten in Frankreich und in Rom, die Jansenisten hätten den Entschluss zur Zerstörung der katholischen Religion gefasst. Auch sonst scheuten sie vor keiner Verdächtigung, vor keiner Gewalttat zurück. Der Kampf gegen den Jansenismus in Frankreich füllte das 17. Jahrhundert aus. Schon Papst Urban der 13. musste 1642 die Bücher des Jansenius verbieten und seine Lehre verdammen. Innozenz der 10. und andere Päpste folgten. Endlich sprach noch Clemens der 11. 1713 auf besonderes Drängen zweier Jesuiten das nochmalige Verdammungsurteil aus und untersagte jede Erörterung des Streites. Während der gleichen Zeit unterdrückte Ludwig der 14., der selbst Jesuit, sich vollständig in der Hand seiner jesuitischen Beichtväter befand, gewaltsam den Jansenismus wie den Protestantismus, diesen durch Aufhebung des Ediktes von Nantes. 1713 ließ er auf Weisung der Jesuiten sogar den Hauptsitz der jansenistischen Bewegung, das Kloster Port-Royal bei Paris, zerstören. Mit Hilfe der absoluten Fürstengewalt hatten die Päpste auf Weisung der Jesuiten den Jansenismus zerschlagen, der für sie innerhalb der Kirche eine Macht gegen den Jesuitismus hätte bilden und das kirchliche Leben von dem unheilvollen Einfluss des Jesuitenordens befreien können. Der Jesuitenorden schien zu triumphieren, aber mit dem Verbot des Jansenismus war die geistige Bewegung, die von ihm ausging, nicht zerschlagen. Die Unzufriedenheit in der katholischen Kirche über den Jesuitenorden wurde im Gegenteil durch seinen Sieg immer stärker, zumal er den Probabilismus immer schärfer der Kirche als Richtschnur für den Beichtstuhl aufdrängen wollte. Über die Missstimmung der Weltgeistlichkeit gegen den Orden gibt der katholische Freiherr von Helfert als Schulmann und Historiker nachstehendes klares Bild.